36800. Und jetzt Hamburg, Deutschland und die Welt. Um 18 Uhr. Radio Hamburg aktuell. Mit Susanne Nowak. Guten Abend. Einheitsfeier. Bundespräsident fordert Integration. Terrorgefahr. USA warnen vor Europareisen. Das Wetter in der Nacht trocken bei 10 Grad. Morgen weiterhin trocken bei maximal 19 Grad. Bundespräsident Wulff hat in seiner programmatischen Rede in Bremen den Mut der Ostdeutschen bei der Überwindung der Mauer vor 20 Jahren gewürdigt. Er verneigt sich vor allen, die für diese Freiheit gekämpft haben, so Wulff bei der zentralen Einheitsfeier. Außerdem hat er vor der Ausgrenzung von Migranten und dem Auseinanderdriften der Gesellschaft in Deutschland gewarnt. Sigrid Harms. So deutlich hat es bisher wohl kein Staatsoberhaupt gesagt. Er wolle der Präsident aller in Deutschland lebenden Menschen sein, sagte Wulff. Der Islam gehöre zu Deutschland wie das Christentum und das Judentum. Unser Land müsse Verschiedenheit aushalten. Aus der Verantwortung will Wulff die Migranten aber nicht lassen. Wer hier lebt, müsse auch Deutsch lernen und deutsches Recht und Gesetz achten, so der Bundespräsident. Der Fall der Mauer hat nach Ansicht Wulffs Deutschland eine Chance für einen Neuanfang gegeben. Nun ging es darum, dieses Land zu einem Zuhause für alle zu machen. Die US-Behörden warnen amerikanische Staatsbürger vor erhöhter Terrorgefahr in Europa. Einzelne Länder werden allerdings nicht genannt. Auch Großbritannien ist mit einem Reisehinweis nachgezogen. Einzelheiten von Theresa Greim. Die britische Innenministerin May hatte sich hinter die Reisehinweise Washingtons gestellt. Die Sicht der US-Behörden decke sich mit der britischen Sichtweise, sagte sie. Großbritannien sei einer wirklichen und ernsthaften Terrorgefahr ausgesetzt, so May. Die Terrorwarnstufe bleibe auf Ernst. Das bedeutet, dass ein Terrorangriff hochwahrscheinlich ist. Al-Qaida und ähnliche Terrororganisationen planten weiterhin Anschläge. Die Behörden weisen vor allem auf mögliche Attacken im öffentlichen Personenverkehr hin. Deutsche Sicherheitsbehörden hatten allerdings eine erhöhte Bedrohung für deutsche Städte verneint. Und die Kurznachrichten. Hamburg. Die Initiative Rettet die Elbtreppe hat über 10.000 Unterschriften für ein Bürgerbegehren gesammelt. Damit wollen die Initiatoren verhindern, dass die Elbtreppenhäuser in Övelgönne von der Saga abgerissen werden und Neubauten weichen müssen. Hamburg. Das 23-jährige Opfer einer Messerstecherei in Billstedt schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Ein 22-Jähriger hat den Mann im Streit um eine Frau gestern Morgen mit Messerstichen in Brust und Bauch lebensgefährlich verletzt und ist seitdem auf der Flucht. Berlin. Nach dem Tarifabschluss in der Stahlindustrie hat sich Unionsfraktionschef Kauder dafür ausgesprochen, Leiharbeiter auch in anderen Branchen besser zu stellen. Kauder will, dass Leiharbeiter den gleichen Lohn wie Festangestellte bekommen. Stuttgart. Bahnchef Grube hält die Proteste gegen das umstrittene Bahnprojekt Stuttgart 21 für nicht gerechtfertigt und bekommt jetzt Gegenwind. Die Initiatoren der Proteste wollen sich nicht das Recht auf Widerstand absprechen lassen. Darüber entscheidet immer noch das Grundgesetz und nicht der Bahnchef, so einer der Initiatoren. Und die gute Nachricht des Tages kommt heute aus Berlin. Deutschland hat 92 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges endgültig keine Kriegsschulden mehr. Die letzte Rate von 75 Millionen Euro ist jetzt zurückgezahlt worden.